drog i hästen sred. Kamraten neråt från tunnreaktioner sasen. Marscher nen geist in Osserei hem mit. Kamraten neråt från tunnreaktioner sasen. Marscher nen geist in Osserei hem mit. Die Straße frei, den braunen Bataillonen. Die Straße frei, den Sturmabteilungsmann. Es schaut aufs Hakenkreuz voll Hoffnung schon Millionen. Der Tag für Freiheit und für Glück bricht an. Saun aufs Hakenkreuz voll Hoffnung schon Millionen. Der Tag für Freiheit und für Gott bricht an. Zum letzten Mal wird nun Appell geblasen. Zum Kampf stehen wir alle schon bereit. Marschieren wir